2 präsentiert IQ Wissenschaft und Forschung. Immer werktags ab 18 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Wenn man heutzutage das Auto aufschließt, dann nimmt man da ja nicht mehr so diesen mechanischen Schlüssel, sondern da hat man einen Transponder, auf den man draufdrücken kann. Und der muss natürlich geschützt sein, damit nicht jeder das Auto aufkriegt. Und da kommt zum Beispiel Kryptographie ins Spiel. Kryptographie wird zum Beispiel benutzt, wenn Sie mit Ihrem Handy telefonieren. Also sämtliche Daten oder respektive sämtliche Gespräche, die über Ihr Handy gehen, werden verschlüsselt, damit niemand mithören kann. Was wohl jeder kennt, der zum Beispiel Online-Banking verwendet, sind eben Verschlüsselungen übers Internet, sodass man eben eine gesicherte Verbindung etwa beim Online-Banking aufbauen kann und dort eben sein Passwort eingeben kann, ohne große Gefahren zu laufen, dass jemand da eben mitlauscht. Im Autoschlüssel, im Handy, im Internet. Verschlüsselungstechnik, Kryptographie ist aus der Informationsgesellschaft nicht mehr wegzudenken. Daten so zu übertragen, dass nur derjenige sie lesen kann, für den sie auch bestimmt sind, das ist Grundvoraussetzung, wenn man über tausende Kilometer hinweg Geldgeschäfte abwickelt oder sich durch erdballumspannende Leitungen Vertrauliches zuflüstern will. Aber Worte, Zahlen, Daten verschlüsseln, wie funktioniert das eigentlich? Du dasos, wo weisus, ich hoch, nun ich hochtot. Das war Räubersprache, ein ganz einfacher Code, zu finden in den Kalle Blomqvist-Romanen von Astrid Lindgren. Man verdoppelt einfach jeden Konsonanten und setzt ein O dazwischen. Und so wird aus, das weiß ich nicht. Du dasos, wo weisus, ich hoch, nun ich hochtot. Damit mag ein Meisterdetektiv Schurken narren, für die Sicherheitsanforderungen des Computerzeitalters ist das natürlich doch zu trivial. Aber wir sind auf der richtigen Spur. Prinzipiell funktioniert nämlich Computerverschlüsselung auch nicht anders als in Zeiten vor Erfindung des Mikroprozessors. Also so, wie es auch Kinder gerne ausprobieren, wenn sie von der Welt der Detektive und Geheimagenten fasziniert sind. Da werden zum Beispiel Buchstaben in Zahlen umgewandelt und nur wer den Schlüssel kennt, weiß, welche Zahl welchem Buchstaben entspricht. Im Grunde macht der Computer das nicht viel anders, erklärt der Kryptologe Christopher Wolf. Sämtliche Verfahren, die es heutzutage gibt, basieren auf zwei grundlegenden Verfahren. Das ist die Transposition, also sprich, Sie stellen Buchstaben um. Also beispielsweise, wenn Sie das Wort Hallo nehmen und Sie ordnen es an als A-L-L-H-O, dann haben Sie eine Transposition durchgeführt. Sie haben die Buchstaben umsortiert. Die andere Methode, die verwendet wird, ist die Substitution, also das Ersetzen. Das wäre dann zum Beispiel ein A wird eine 5, ein Z wird eine 23 und so weiter. Und diese beiden Verfahren werden auch im Rechner zusammengepackt, zusammen kombiniert. Und wenn die richtig zusammen kombiniert werden und häufig genug ausgeführt werden, also wir sprechen da von 30, 40 Ersetzungen und Transpositionen pro Schritt, dann ist das Verfahren sicher und dann haben Sie ein Verfahren, wie es heutzutage in Rechnern eingesetzt wird. Doch das allein wäre zu wenig fürs Internetzeitalter. Schließlich muss im Netz auch mit Wildfremden vertraulich kommuniziert werden. Name, Vorname, Kreditkartennummer 3786. Nehmen wir an, diese Dame bestellt gerade Bücher in einem Internetshop. Der Shop verspricht, ihre persönlichen Daten, darunter die Kreditkartennummer, werden verschlüsselt übertragen. Aber wie? Eigentlich müssten sich der PC der Kundin und der Server des Internetshops vorher auf ein Verfahren, sprich auf einen Schlüssel zum Kodieren und Dekodieren, einigen. Doch das lässt sich über das Internet nicht machen, ohne Gefahr zu laufen, dass ein Lauscher in der Leitung den Schlüssel abfängt und anschließend die gesamte Kommunikation mitlesen kann. Ein aussichtsloses Unterfangen wäre das. Doch zum Glück haben Mathematiker schon in den 70er Jahren einen Weg gefunden, dieses Dilemma zu umgehen. Martin Herman und Whitfield Diffie entwickelten an der Stanford-Universität in Kalifornien die Theorie der sogenannten Public-Key-Verfahren. Der Informatiker und Sachbuchautor Klaus Schmee erklärt das Prinzip. Die funktioniert im Grunde so, dass der Empfänger und der Sender zwei unterschiedliche Schlüssel haben, die aber zueinander passen. Und der Empfänger hat einen Schlüssel zum Entschlüsseln und der Absender den dazu passenden Schlüssel zum Verschlüsseln. Und dieser letztere, der öffentliche Schlüssel, der kann öffentlich bekannt gemacht werden. Dadurch kann man erreichen, dass jeder eine bestimmte Nachricht für eine bestimmte Person verschlüsseln kann, aber nur die betreffende Person kann die Verschlüsselung rückgängig machen mit dem zugehörigen privaten Schlüssel. Public-Key-Verfahren heißen auch asymmetrisch, weil eben Sender und Empfänger einer Nachricht nicht symmetrisch denselben Schlüssel verwenden. Das bekannteste Verfahren dieses Typus heißt RSA, bekannt nach Ronald Rivest, Adi Shamir und Leonard Edelman. Das sind die drei Männer, die das System 1977 ausgeheckt haben. In einer Zeit, als an Online-Banking und Internethandel noch gar nicht zu denken war. Weswegen die Wissenschaftler nicht alle gleichermaßen von der Relevanz ihrer Idee überzeugt waren. Leonard Edelman? As a matter of fact, I recall the very day, long ago, of course, that I walked into Ron Rivest's office and he had. Ich kann mich noch gut an den Tag erinnern, an dem ich damals in das Büro von Ron Rivest kam. Er hatte das Manuskript mit der Theorie von Diffie und Hellman in seinen Händen. Als er es mir erklärt hat, konnte ich überhaupt keinen Sinn darin erkennen. Ich habe ihn unterbrochen und gesagt, das ist ja gut und schön, aber ich muss über etwas wirklich Wichtiges mit dir sprechen. Mir hat es also komplett an einer Vision bemangelt, aber Diffie, Hellman und eben auch Ron haben sofort erkannt, welches Potenzial darin steckt. Diffie and Hellman and Rivest immediately had that vision and saw its potential. Heute ist RSA die Standardverschlüsselung im Internet. Mathematisch basiert das System auf Primzahlen, also auf Zahlen, die nur durch 1 und durch sich selbst teilbar sind. Und wie Leonard Edelman erzählt, geht es zurück auf die Vorarbeit des deutschen Mathematikers Carl Friedrich Gauss. Gauss was really the first one to see that telling when numbers were prime was not as difficult. Gauss war der Erste, der erkannt hat, festzustellen, ob es sich bei einer Zahl um eine Primzahl handelt, ist viel leichter, als das Produkt aus zwei Primzahlen in seine Bestandteile zu zerlegen. Darauf, wie unterschiedlich schwer diese beiden Probleme zu lösen sind, basiert das RSA-Verschlüsselungssystem. Um es zu benutzen, muss man Probleme lösen, die ungefähr so schwer sind wie Primzahlentests. Wenn man es dagegen knacken will, muss man Primzahlprodukte in ihre Faktoren zerlegen. Das eine ist mit einem Computer sehr leicht, das andere dauert selbst auf einem Computer sehr lange. Sehr lange heißt länger als das Universum bisher besteht. Zumindest wenn die Primzahlen groß genug sind und mehrere hundert Dezimalstellen aufweisen. RSA hat nur ein Problem. Kryptologen in aller Welt glauben zwar, dass es funktioniert, aber sicher können sie nicht sein. Denn es ist durchaus möglich, dass sich das Produkt von zwei Primzahlen viel einfacher in seine Bestandteile zerlegen lässt, als heute bekannt ist. Das sagt auch Christopher Wolf und er zieht ein, für Nicht-Mathematiker allerdings nur schwer verständliches, Parallelbeispiel heran. Es gibt da das berühmte Beispiel der indischen Mathematiker, die beweisen konnten, dass Primzahlentests in Polynomialzeit liegen. Das klingt jetzt relativ theoretisch, ist es aber nicht, weil die Frage, ob die Berechnung von Primzahlen in Polynomialzeit erfolgen kann oder nicht, die war sehr, sehr lange offen. Und diese drei Inder hatten jetzt mit wirklich Standardmethoden, wie sie jeder Student der Mathematik im vierten Semester beherrscht, konnten sie dieses Problem lösen. Das heißt, uns schützt niemand davor, dass nicht morgen andere drei Inder oder drei Koreaner oder drei Franzosen genau dieses Problem auch lösen und uns zeigen, dass Faktorisieren eigentlich sehr, sehr einfach ist. Das wissen wir einfach nicht. Wenn das passieren würde, dann hätten wir riesengroße Probleme im Bereich elektronischer Handel, also elektronische Buchbestellungen per Internet, Abgabe einer elektronischen Steuererklärung, wäre alles nicht mehr möglich, von einem Tag auf den anderen. Ich denke, wenn massive Probleme auftreten, würden die Leute erstmal die Rechner vom Netz nehmen und dann nachdenken, sodass der Schaden an sich nicht so groß wäre. Aber wer tatsächlich diese Zeit ausnutzen kann und früh genug Algorithmen brechen kann, der könnte viel Geld verdienen. Genügend kriminelle Energie natürlich vorausgesetzt. Aber die Sicherheit der RSA-Verschlüsselung, auf der der weltweite elektronische Handel aufbaut, ist auch von anderer Seite in Gefahr. Informatiker und Physiker arbeiten nämlich bereits an einem ganz neuen Typus von Computer, für den das Entschlüsseln von RSA-Codes ein Klacks wäre. Der Quantencomputer soll nicht auf der Basis von Siliziumchips arbeiten, sondern mit Laserstrahlen und Ionen. Atomare Elektronenzustände sollen hier die Arbeit verrichten. Wofür heutige Chips noch 1000 Atome benötigen, das wird in Quantenrechnern von nur 2 Atomen erledigt. Für Quantencomputer sind asymmetrische Verschlüsselungsverfahren kein Hindernis mehr. Das hat der amerikanische Mathematiker Peter Shor schon theoretisch vorgeführt, sagt Christopher Wolf. Herr Shor hat jetzt gezeigt, das ist schon fast 10 Jahre inzwischen her, ich glaube 8 Jahre inzwischen, dass man mit Hilfe von Quantenrechnern sowohl diskreten Logarithmus wie auch Faktorisieren sehr schnell lösen kann. Sehr schnell ist mehrere Stunden, mehrere Wochen, vergleichbar mit 10-mal so lange, wie das Universum existiert, für normale Rechner. Das heißt, Sie könnten einen beliebigen öffentlichen Schlüssel nehmen, das darunterliegende Problem lösen, also Faktorisieren für RSA oder Berechnen des diskreten Logarithmuses für elliptische Kurven. Und damit haben Sie dieselbe Information wie der Besitzer des privaten Schlüssels. Sie können also genau dasselbe wie der Besitzer des privaten Schlüssels, also sowohl signieren wie auch entschlüsseln. Und damit ist das ganze Verfahren komplett gebrochen. Die gute Nachricht, Quantencomputer, mit denen das möglich ist, gibt es bisher nur in der mathematischen Theorie. Die bisherigen praktischen Umsetzungen arbeiten nur mit wenigen Quantenbits und sind noch lange nicht zu mathematischen Höchstleistungen in der Lage. Außerdem würden Quantencomputer womöglich ihrerseits ganz neue Verschlüsselungsmethoden eröffnen, weitaus sicherer, als wir sie bisher kennen. Und schon heute gibt es, auf der Basis der Quantenmechanik, physikalische Verfahren, die vertrauliche Kommunikation sichern können. Unterwegs zu Harald Weinfurter, Physiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er gehört zu den Pionieren der sogenannten Quantenkryptographie. Dafür braucht man keinen Quantencomputer, sondern nur einen Signalweg, auf dem sich Teilchen direkt und unverändert übertragen lassen. Photonen zum Beispiel, also Lichtteilchen. Wer sie direkt durch die Luft vom Sender zum Empfänger schickt oder auch über ein Glasfaserkabel, kann sich die Heisenbergsche Unschärferelation zunutze machen. Das Grundprinzip ist, dass der Abhörer immer Messungen durchführen muss. Und diese Messungen, sobald wir jetzt Quantensysteme zur Übertragung nutzen, diese Quantensysteme so verändern, dass zum Schluss die Sender und Empfänger eben die Sicherheit überprüfen können. Diese Veränderungen, die der Abhörer bei der Messung verursacht, verursachen eben zum Schluss dann einen Fehler. Dieser Fehler ist ein direktes Maß für die Information, die der Abhörer über den Schlüssel maximal haben kann. Da wird also mit einzelnen Photonen ein Schlüssel übertragen. Und nur wenn feststeht, dass dieser Schlüssel von Dritten unbemerkt geblieben ist, werden damit die eigentlichen Daten kodiert, nach einem sicheren, symmetrischen Verfahren. So ist es gedacht und so wurde es auch schon praktiziert. Meine Damen und Herren, liebe Schweizerinnen und Schweizer, am 21. Oktober wählen wir das eidgenössische Parlament. Und Sie können Weichen stellen. Vergangenen Oktober bei den Nationalratswahlen in der Schweiz ist Quantenkryptographie ganz praktisch eingesetzt worden. Wissenschaftler der Universität Genf haben die Auszählungsergebnisse eines Wahllokals über ein Glasfaserkabel zu einer 4 Kilometer entfernten Datensammelstelle übertragen. Den Forschern ging es hier weniger um das Verschlüsseln der Daten, als darum sicherzugehen, dass niemand die ausgezählten Stimmen manipuliert. Die Quantenkryptographie wird also allmählich praktisch nutzbar, auch wenn die Entfernungen, über die sich Signale übertragen lassen, derzeit noch stark begrenzt sind. Physiker Harald Weinfurter glaubt ohnehin, dass sich die Technik, auch wegen der hohen Kosten, zunächst in Bereichen durchsetzt, wo es gar nicht sicher genug zugehen kann, in Banken zum Beispiel. Prinzipiell, sagt er, spricht aber nichts dagegen, Quantenkryptographie auch weltweit im Internet einzusetzen. Alles, was Sie brauchen, sind Glasfaserverbindungen einerseits, um diese Netzwerke aufzubauen. Und das haben Sie ja im Wesentlichen auch schon zumindest über diese großen Backbones im Internet auch zur Verfügung. Natürlich dann das letzte Stück zum Verbraucher dann selbst, wie es immer so schön heißt, diese letzte Meile, die ist natürlich im Moment nur mit Telefonleitungen möglich oder wird gemacht mit Telefonleitungen und die können nicht mit Quantenkryptographie abgesichert werden. Was wir hier in München zum Beispiel aber machen, sind Freiraumübertragungen über 500 Meter zum Beispiel. Gibt es hier eine Teststrecke. Dort erreichen wir sehr hohe Übertragungskapazitäten über so kurze Entfernungen und das wird eventuell auch schon ungefähr der Entfernung bis zum nächsten Antennenmasten von so Handynetzwerken vielleicht auch wieder entsprechen. Doch Datenverschlüsselung ist keine rein technische Angelegenheit, sondern hat auch eine politische Dimension. Kryptographie ist schließlich nicht nur für die Kundinnen von Internetshops interessant, sondern auch für organisierte Verbrecherringe oder Terroristen, die den nächsten Anschlag verabreden wollen. Als es in den 90er Jahren für jedermann möglich wurde, mit Hilfe eines handelsüblichen PCs und kostenloser Software so vertraulich Nachrichten zu verschicken, dass garantiert kein Dritter mitlesen kann, da haben Polizei und Geheimdienste aufgejault. Es gab heftige Auseinandersetzungen in den Industrieländern, ob die Politik unknackbare Systeme nicht einfach verbieten sollte. Oder ob man den Ermittlungsbehörden nicht in jeder Software eine Hintertür einrichten müsste. In den USA sollte der Clipper-Chip in alle Geräte zur Datenverschlüsselung eingebaut werden. Damit wäre für die Überwachungsbehörde NSA jede verschlüsselte E-Mail, jedes vertrauliche Telefonat ein offenes Buch gewesen. Doch diese Debatten sind Vergangenheit. Das hat auch Christopher Wolf festgestellt, der Sprecher der Fachgruppe Kryptologie in der Gesellschaft für Informatik. Meines Wissens nach gibt es in dieser Richtung keine Begehrlichkeiten mehr, aus dem einfachen Grund, dass es nicht mehr notwendig ist. Wenn ein Geheimdienst Zugriff auf den verschlüsselten Text eines Bürgers haben will, wird er einen Trojaner oder ein Lauschgerät im Rechner installieren und dann direkt das Passwort und damit den Schlüssel bekommen. Zum Zweiten haben diese Hintertüren auch ein riesiges Problem für Firmen geliefert. Daher gab es entsprechenden Druck, dass solche Gesetzentwürfe nicht umgesetzt würden. Also meines Erachtens nach gibt es in dieser Richtung keine Pläne mehr. Ich denke, eine neue Debatte darum, ob es Hintertüren geben soll oder ob bestimmte Verschlüsselungsverfahren verboten werden sollen, wird sicherlich in Deutschland nicht geführt. Denn hier hat sich wohl doch vor allen Dingen auch für den wirtschaftlichen Bereich herausgestellt, wie wichtig diese Verschlüsselungstechniken sind. Sagt Konstanze Kurz, Informatikerin an der Humboldt-Universität Berlin und Mitglied des Chaos Computer Clubs. Dabei hat sie auch Verständnis für die Nöte der Ermittlungsbehörden. Gerade bei der Online-Durchsuchung und der ganzen Kontroverse in den letzten Monaten hat man gesehen, dass Verschlüsselungsverfahren eben Kopfzerbrechen bedeuten für die Ermittler. Hier geht es gerade vor allen Dingen auch um Internettelefonie. Hier geht es aber auch vor allen Dingen um Beschlagnahme von Rechnern, wo man dann auf die Daten schlicht nicht zugreifen kann. Doch auch wenn kryptografische Systeme technisch bis auf Weiteres unknackbar erscheinen, das heißt nicht, dass Angreifer völlig chancenlos wären. Der Anwender, der Faktor Mensch, ist nach wie vor die größte Schwachstelle aller kryptografischen Verfahren. Das lehrt schon die Geschichte, sagt Konstanze Kurz und erinnert an das Schicksal der legendären Enigma, die Schlüsselmaschine der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Natürlich hatten die Alliierten schon zu Beginn des Krieges ein sehr großes Interesse, die damit verschlüsselten Nachrichten, die eben innerhalb der Armee verschlüsselt wurden, zu entschlüsseln. Das war aber ein technisch doch sehr aufwendiges Verfahren und zunächst haben die Alliierten da nicht viele Erfolge gehabt, bis sie auf einen gewissen Trick gekommen sind. In der deutschen Wehrmacht war es zum Beispiel üblich, dass man bestimmte Nachrichten mehrmals am Tag verschickt hat, etwa den Status oder den Wetterbericht. Und so hatten die Briten vor allen Dingen dadurch Anhaltspunkte, wie sie bestimmte Nachrichten, die immer wieder dieselben Parameter enthielten, dann für eine Kryptoanalyse besser verwenden konnten. Denn wenn man etwa schon weiß, dass der erste Teil der Nachricht immer der Wetterbericht ist, ist natürlich eine Kryptoanalyse einfacher. Was in Zeiten der Enigma der Wetterbericht war, sind heute zum Beispiel Passwörter. Die Daten auf einer Festplatte können noch so hart verschlüsselt sein. Wenn der Benutzer sich als Zugangspasswort Mama ausgesucht hat, stehen die Chancen für ehrgeizige Angreifer gut. Oft haben Datenschnüffler aber noch viel leichteres Spiel, weil ihre Opfer komplett darauf verzichten, vertrauliche Informationen zu schützen. Beispiel E-Mail-Verschlüsselung. Sie ist der überwiegenden Mehrheit der Internetnutzer höchstens theoretisch bekannt. Die meisten Menschen sehen E-Mail nicht als unsicheres Medium an. Sie haben also das Gefühl, dass wenn sie eine E-Mail abschicken, niemand weiter außer eben der Empfänger dieses mitlesen kann. Das ist natürlich technisch ja nicht wahr. Sehr viele Server auf dem Weg von einem Absender zum Empfänger einer E-Mail können natürlich potenziell den Inhalt dieser E-Mail zur Kenntnis nehmen. Also wenn dort jemand eben sitzt oder wenn man zum Beispiel einen Administrator hat, der ein bisschen neugierig ist, bestehen da eben viele Möglichkeiten, aber dieses wissen die Menschen nicht. Wenn man es mit der normalen analogen Welt vergleichen will, ist eine E-Mail ungefähr wie eine Postkarte. Das Problem ist mir bekannt und ich gebe zu, dass ich auch eher selten meine E-Mails verschlüssle, aber ich tue es manchmal doch, wenn es eben wichtig ist. Sagt der Informatiker Klaus Schmee, der es nun wirklich wissen müsste. Schließlich arbeitet er bei einer Firma, die Kryptografie-Software herstellt. Ich glaube, das hat viel mit Psychologie zu tun. Es ist halt einfach ein bisschen umständlich, da auf den entsprechenden Knopf zu drücken, wenn man E-Mails verschlüsseln will. Und diesen öffentlichen Schlüssel, den man braucht vom Empfänger, muss man sich natürlich auch besorgen. Und das macht ein bisschen Arbeit und das reicht schon, um eben als Hemmschwelle den Benutzer davon abzuhalten, die E-Mails zu verschlüsseln. Die Hemmschwelle wird dadurch noch größer, dass nicht mal jedes gängige E-Mail-Programm von Haus aus die Möglichkeit bietet, Nachrichten zu verschlüsseln. Manchen muss der Benutzer diese Fähigkeit erst mit einem sogenannten Plug-in antrainieren. Das ist ein Stück Software, das er oder sie sich aus dem Internet laden muss. Und dann gibt es auch noch zwei verschiedene Standards, zwei verschiedene Verfahren zur E-Mail-Verschlüsselung, die untereinander gar nichts miteinander können. Das ist ein Netzwerkproblem. Wenn ich jetzt E-Mails verschlüsseln will, dann muss ich wissen, dass mein Gegenüber die E-Mails, die ich verschlüsselt habe, auch lesen kann. Ich kann dem momentan nicht sicher sein. Das heißt, mit jeder E-Mail, die ich verschlüssle, gehe ich potenziell das Risiko ein, dass mein Gegenüber sie nicht lesen kann. So erklärt der Kryptologe Christopher Wolf die allgemeine Unlust, E-Mails sozusagen in einen Briefumschlag zu stecken, bevor man sie durchs Internet jagt. Dabei könnte alles auch ganz einfach sein, wenn sich die Softwarehersteller ein bisschen Mühe gäben. Dann würde nämlich Verschlüsselung vollautomatisch im Hintergrund ablaufen, sodass die Benutzer fast nichts davon bemerken. In diese Richtung gibt es Ansätze, zum Beispiel, dass zwei E-Mail-Clients, die beide E-Mail-Verschlüsselung unterstützen, einfach eine Zeile mitschicken und sagen, ja, ich könnte E-Mails verschlüsseln. Und dann diese beiden Clients sich gegenseitig merken, aha, diesem Gegenüber kann ich E-Mails verschlüsselt zuschicken. Das ginge vollkommen ohne Nutzerinteraktion und automatisch beim Versenden jeder E-Mail. Und wenn dann eben die beiden feststellen, Mensch, ich könnte ja verschlüsseln, dann würde das automatisch passieren, wenn so eine E-Mail verschickt wird. Das wäre möglich, ja. Auch wenn Mathematiker und Informatiker in den letzten Jahrzehnten also jede Menge sichere Verschlüsselungsverfahren ausgebrütet haben, in der Praxis hapert es immer noch an Software, die so benutzerfreundlich ist, dass Kryptographie auch tatsächlich eingesetzt wird. Doch es gibt Fortschritte, sagt Constanze Kurz vom Chaos Computer Club. Im Bereich Festplattenverschlüsselung gibt es eine begrüßenswerte Entwicklung. Zum Beispiel hat der kommerzielle Anbieter Microsoft in seinem neuen Betriebssystem jetzt standardmäßig eine Festplattenverschlüsselung enthalten. Zwar nur in der Professional Version, also nicht unbedingt die, die jeder kaufen wird, aber zumindest ist es ein guter Schritt in die richtige Richtung, denn man braucht sich eben dann nicht mehr selber ins Netz zu begeben und nach Software zu suchen, wo man vielleicht nicht weiß, wie sicher ist die oder von welchem Anbieter kommt die, sondern da hat eben der Betriebssystemhersteller hier mit dem sogenannten BitLocker schon die Festplattenverschlüsselung eingebaut. Das hilft natürlich etwa, wenn einem der Laptop verloren geht, dass eben niemand anders, wenn man schon den Computer verliert, an die Daten kann, ist natürlich auch ein ganz wichtiger Bereich für Unternehmen, wenn sie eben die Daten ihrer Kunden schützen müssen oder eben gegen Wirtschaftsspionage. Kryptographie ist also viel mehr als eine Frage der Technik. Wenn Daten wirklich vor unbefugten Blicken geschützt sein sollen, dann muss vieles zusammenkommen. Die Systeme müssen kryptologisch sicher sein, die Computernutzer müssen sie auch tatsächlich verwenden und auf ihre Passwörter achten, und die Softwarehersteller müssen ihre Programme so gestalten, dass Verschlüsselung nicht als zusätzliche Arbeit wahrgenommen wird, sondern weitgehend unbemerkt im Hintergrund abläuft. Und wenn es nicht um Privates geht, sondern um den Schutz von Firmendaten, dann besteht auch noch ein ganz spezielles Problem, sagt der Kryptologe Christopher Wolf. Wenn Sicherheitstechnologie funktioniert, dann beweist sie, dass sie überflüssig ist. Sprich, wenn ich keine Schadensfälle habe, weil ich eine so gute Sicherheitstechnologie habe, dann werde ich es schwierig haben, als Leiter der EDV-Sicherheit noch mehr Geld für Sicherheit zu bekommen. Es sieht ja so aus, dass keine Probleme auftreten, also kann es sich das Management leisten, weniger Geld zu investieren. Und erst dann, wenn Schadensfälle auftreten, die vielleicht sogar zum Kollaps des Unternehmens führen, dann erst werde ich Geld bekommen.